kippen vom Meer. Nein, du bist nicht hier. Die hat dich ersetzt. Hat dich ersetzt. Hat dich ersetzt. Was du vielleicht denken, so ein Schwachsinn hat doch damals schon gebraucht. Da gebe ich recht. Da gebe ich recht. Da gebe ich recht. Jeden Tag denke ich dran, wie schön es sein könnte, wenn ich nicht mehr rauchen kann. Bin ich zu beschäftigt mit dem Bettspiel mit dir? Das wäre doch mal was. Komm und gewöhn es mir ab. Leg dich ruhig mit mir an. Weil Rauchen gesundheitsschädlich sein kann. Ach, meine Läuferei besetzt mich von neu. Und ich werde dir versprechen, ich werde lang. Von dir träumen und fang wieder an zu rauchen. Ja, nur einerseits niedrige Wertigkeit. Ja, nur einerseits.